Zu den bevorzugten Kreuzworträtselvögeln gehört übrigens neben Kea, Emu, Uhu und so weiter auch der Beo. Während der Kea auch noch dadurch aus dem Rahmen der Papageien fällt, dass er kein Wort sprechen lernt, ist der Beo unter den starrenartigen Vögeln einer der besten Imitatoren und Sprecher. Er übertrifft sogar manchen begabten Papagei. Oft ist es schwierig, Vorbild und Nachahmung zu unterscheiden, das heißt festzustellen, ob ein Zoobesucher oder der Beo spricht. Alles, was Sie jetzt hören, außer meinem Text, sind Lautäußerungen des Beos. Auch die sehr menschlich klingende Aufforderung zum Lachen, du lache. Beos braucht man gar nicht zu lehren. Sie lernen ganz von selbst und eignen sich natürlich menschliche Redensarten in dem Dialekt an, den sie am meisten zu hören bekommen. In unserem Falle also von den Zürcher Zoobesuchern. Während wir Menschen unsere Laute im Wesentlichen im Kehlkopf und mit den Lippen bilden, ist das dem Vogel nicht möglich. Sein steifer Hornschnabel gestattet keine solche Modulation. Die entscheidende Einrichtung sitzt bei ihm nicht am Eingang der Luftröhre, am Larynx, sondern tiefer, dort, wo sich die Luftröhre, die Trachea, in die beiden Bronchien gabelt, im sogenannten Syrinx. Dieser Apparat ist verantwortlich für den unerhörten Stimmenreichtum und für die Nachahmungsfähigkeit der Papageien, der Beos und anderer. Der Beo ist in Indien zu Hause, und zwar in mehreren Arten. Zu seinen besonderen Merkmalen gehören zwei seitliche, gelbe, nackte Hautlappen, die sich auf dem Hinterkopf vereinigen können. Wegen seiner überraschenden Sprechfähigkeit möchten viele Vogelfreunde sich einen Beo anschaffen. Er eignet sich aber nicht für kleine Käfige, sondern sollte eher in großen, bepflanzten Volieren gehalten werden.